verrat, als wo die Finger meiner Frau meinem Blumen lassen. Ohne sie ist alles tot, welch in Glüht und Kreifel und kein Frühlingsabend.